Der Fund der beiden neben dem Grab deponierten Hirschmasken lässt in unseren Augen den Schamanismusverdacht zur Gewissheit werden. Bei Dürrenberg ist damit nicht nur der erste tatsächliche Nachweis von Geweihmasken im kultischen Rahmen. Die neuen Masken stehen auch für eine kanonische Ausstattung, eine Tracht oder zumindest die feste Etablierung von Symbolen, die über Generationen hinweg für Schamanen verbindlich sind. Ein Schritt zur Institutionalisierung und Traditionsbildung, wie er für diese Epoche der Menschheitsgeschichte erwartbar ist. Fortan wäre animistisches Expertentum nicht mehr nur Berufung, sondern auch Beruf. Die nächste Dimension ist die des praktischen Nutzens. Das sind jene Objekte, die für den prosaischen Gebrauch gedacht scheinen. Da sie das sicher nicht allein sind, dafür spricht die grazile Gestalt unserer Heldin. Fehlende Muskelansätze an den Knochen deuten darauf hin, dass sie kaum körperlich anstrengende Arbeiten ausführte. Wenn ihr also ein kunstvoll geschliffenes Steinbeil ins Grab mitgegeben wurde, das wie eine Dechsel zur Holzverarbeitung gedient haben könnte, ist die Intention wohl eher symbolischer Natur, um sicherzustellen, dass die Tote auch in der Anderswelt für alle Eventualitäten gewappnet ist. Es könnte auch die Exotik im Vordergrund gestanden haben. Es ist ein außergewöhnliches Stück, sagt der Archäologe Mario Küssner. Er glaubt, das Rätsel um dessen Herkunft gelöst zu haben. Es ist die Designidee, die aus dem vorderen Orient stammt. Solche geschliffenen und polierten Exemplare gibt es dort bereits 3 Jahrtausende früher. 1000 bis 1500 Jahre später tauchen in Europa an verschiedenen Orten die ersten Stücke auf. Es war die Idee, die auf verschlungenen Wegen nach Westen und Norden gelangte, denn die entsprechenden Beile wurden aus lokalem Material hergestellt. Vielleicht werden sie von bestimmten Gruppen gefertigt und weitergetauscht. Aber selbst wenn es sich doch um eine mesolithische Innovation handeln sollte, stellt das Beil ein ebenso erlesenes wie kostbares Stück dar.